macht mich mal munter, um auszuteilen ein paar Tiefgeistzeilen. Übrigens, nur nebenbei bemerkt, in jahrelangem Training habe ich meinen Geist gestärkt. Mittlerweile glänzt der Golden, musst viele gut besolden. Doch nun weiß ich genau, chinesisch Wu heißt Wow. Positives Denken, das Qi entsprechend wirken, den Herzgeist spüren und zum Hochpunkt führen. Das Kraftfeld der Hand, das ich im Reiki empfand, macht den Kopf so richtig frei für eine Portion Wu-Wei. Dauernd im Dao sein ist manchmal richtig tough, dann brauche ich zuweilen etwas anderen Stoff. Etwa eine Quantenreflexionssimulationsmassage im Feldenkreiszentrum in der dritten Etage. Ich mach Station in Meditation. Event des Dalai Lama im Erfahrungsfühlkurs zum Nirvana, da hab ich entdeckt, was in mir steckt. Vor circa 80 Leben war ich ein Spartaner, überhaupt meine Reinkarnationstherapie, die war super spannend, ich vergesse sie nie. Was ich so alles war, da wurde mir manches klar, und was noch alles kommt, ich hätte einen Wunschzettel prompt. Dass im Nirvana dann das Licht ausgeht, das ist doch was, was wirklich keiner versteht. Da will ich auch nicht hin, ich bleib so wie ich bin, mach ein Psychodrama, dann klappt's auch mit dem Lama. Ich mach Station in Meditation. Gläserrücken kann das Gemüt entzücken oder Orakel nach I Ching, was noch nie schief ging. Gefühl dich im Fluss mit weniger Verdruss. Lest den Kastan jeder, den kennt zwar eigentlich jeder, findet eine Traumflugbahn wie im Ayurveda. Ja, Meditation, manchmal transzendental, doch zuweilen hat man die Qual der Wahl.